Dieses Gedicht, wie gesagt in lateinischer Sprache, kursierte nur in wenigen handschriftlichen Kopien. Den Druck bereitete Hebenstreit zwar vor, doch kam es nicht mehr dazu. Zu dem Kreis um Riedel gehörten Beamte, Offiziere, Studenten, Ärzte, Geistliche und Schriftsteller. Sie alle einte der Glaube an die Vernunft, die Sympathie für die französische Revolution und die Sorge wegen des Krieges. Die Bevölkerung der Monarchie war mit dem Krieg, der viel Geld verschlang, unzufrieden. Es gab Hungersnöte im Land. Nicht wenige Soldaten liefen zu den Franzosen über. Französische Kriegsgefangene wurden in Wien mit großer Sympathie von der Bevölkerung empfangen. Man kaufte ihnen sogar die Uniformknöpfe ab, auf denen der Leitspruch der Revolution stand: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Der Kreis um Riedel wuchs. Es waren jetzt vielleicht 30 bis 50 Sympathisanten. Man hoffte, dass die große Unzufriedenheit wegen des Krieges den Hof dazu bringen würde, den Frieden zu suchen. Und man versuchte, ein wenig nachzuhelfen. Man beschloss, das Gerücht auszustreuen, dass es wegen der allgemeinen Kriegsmüdigkeit eine revolutionäre Verschwörung gäbe, die ganz Deutschland und auch Ungarn erfasste. Dazu wurden Flugblätter verfasst und aufrührerische Gedichte geschrieben, auch in wienerischer Mundart, und vertont unter die Leute gebracht. Riedel und Georg Ruschitzka, Beamter in der ungarischen Hofkanzlei, verfassten Gebete revolutionären, antiaristokratischen und antikirchlichen Inhalts, ließen sie drucken wie echte Gebetszettel und vor einer Messe auf die Bänke im Stephansdom legen. Bekannt wurde das Eipeldauerlied, zu dem Hebenstreit jedenfalls die Melodie geschrieben hat. »Was denkt's denk denn, dass Gur so schreit's und alles auf die Franzosen? Den Louis haben's köpft, ja nun mich freut's, er war schlecht bis in Hosen. Es ist ja das Volk kein Arschpapier und darf auf sich wohl denken, wer heut nicht lernen will Manier, den Lümmel muss man henken. So manches gutes Mutterkind hat elend sterben müssen, weil Enker Franz von Hoffart blind will, dass Franzosen büßen. Was gehen ihn denn Franzosen an? Dort hat er nichts zu kehren. Wär er lieber hier ein rechter Mann und hielt euch fein in Ehren. Euch, das heißt euch, die er nicht kennt, euch Trager, Schiffleut, Hauer, den, der's Holz hackt, der Kohlen brennt, den Handwerksgesellen, den Bauer. Denn sagt's mir, sie's im ganzen Land wert's finden, der was macht, wann er nicht is mit euch verwandt und nicht mit euch veracht? Drum schlagt's die Hundsleut alle tot, nicht langsam wird Franzosen, sonst machen's euch noch tausend Not, sie's nimmer auf Sitzlosen. Doch wie gesagt, die Absicht des Kreises um Riedel und Hebenstreit war es nicht, wirklich einen Aufstand zu organisieren. Sie wollten erreichen, dass der Hof aus Angst vor einem Aufstand den Krieg beendete. Man kann schon sagen, dass es eine verzweifelt naive und romantische Idee war, durch eine solche Intrige politisch wirken zu wollen. Das österreichische Bürgertum war wirtschaftlich und politisch noch zu schwach, um entscheidenden Einfluss auf die Politik zu nehmen. Franz Hebenstreit erfindet auch eine angebliche Kriegsmaschine, die gegen Kavallerie eingesetzt werden soll. Es ist eigentlich nichts als ein Karren, der an den Seiten mit Sichelmessern versehen ist. Das Modell bauen die Verschwörer aus einem Kinderwagen. Die Pläne schicken sie zusammen mit Hebenstreits Mensch unter Menschen mit einem Kurier nach Paris. Natürlich landen Flugblätter bei der Polizei, Meldungen über aufrührerische Lieder und dergleichen. Die Regierung wird nervös. Einige Minister drängen tatsächlich darauf, die Beendigung des Krieges in Erwägung zu ziehen. Doch der Kaiser befiehlt, ein Exempel zu statuieren. Der Polizeiminister Graf Saurau lässt Spitzel ausschwärmen. Einem von ihnen, dem Buchhändler Josef Vinzenz Degen, gelingt es, Anschluss an den Riedelschen Kreis zu finden. Er berichtet seinen Auftraggebern von einem Gespräch, das er mit Hebenstreit geführt hat. In diesem Gespräch sagt Hebenstreit, dass er sicher ist, dass eines Tages eine Revolution kommen wird, und er schildert, wie sie vermutlich verlaufen würde. Hebenstreit, Riedel und noch 50 weitere Gesinnungsgenossen werden verhaftet. Aus Hebenstreits Voraussage einer Revolution macht die Anklage den Plan zu einer Revolution. Dass er den Franzosen, dem Feind, den Plan zu einer Kriegsmaschine geliefert hat, wird ihm als Hochverrat zur Last gelegt, auch wenn diese Maschine in keiner Weise als wirkliche Waffe taugt. Hebenstreit wird zum Tod durch den Strang verurteilt. Die Todesstrafe wurde zwar schon unter Joseph II. Abgeschafft, aber nicht für Angehörige des Militärs. Ein weiterer Offizier, Kajetan Gilowski, begeht noch vor dem Urteil Selbstmord. Seine Leiche wird am Stubentor an einen Galgen gehängt. In Ungarn werden 7 der Verhafteten geköpft. Riedel wird zu 60 Jahren Gefängnis verurteilt und muss an 3 Tagen auf dem Hohen Markt am Pranger stehen, mit einer Tafel um den Hals, auf der steht Landesverräter und Verführer. Auch die meisten anderen Verhafteten werden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Nur 6 werden freigesprochen. Andreas Riedel wurde 1809 von den Truppen Napoleons befreit und lebte noch bis 1837 in Paris. Hebenstreits Schädel ist heute im Wiener Kriminalmuseum zu sehen. Es ist ganz klar, dass Hebenstreit, Riedel und ihre Freunde nicht für ihre Taten verurteilt wurden, sondern für ihre Gesinnung. Die Zeit des aufgeklärten Absolutismus war vorbei. Es begann die Zeit der kaiserlichen Diktatur. Es brauchte noch 2 Revolutionen, die von 1848 und die von 1918, bis die Menschen- und Bürgerrechte, die die Französische Revolution verkündet hatte, auch in Österreich Wirklichkeit wurden. Franz Hebenstreit und Andreas Riedel und ihre Gesinnungsgenossen und Mitstreiter verdienen unser Andenken als die ersten Demokraten Österreichs.